Tja, Freunde, es ist wieder soweit. Wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show heute Nacht. Und wenn ihr mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer 0 180 5678 111. Stefan, 28. Hallo, ja, das ist der erste heute Nacht. Hi. Hallo, grüß dich. Dein Thema. Ja, mein Thema ist ein Appell an die Autoindustrie. Aha. Und zwar, sie sollten die Mittelkonsole irgendwie verkleinern oder am besten weglassen. Hä? Die Mittelkonsole? Ja, und zwar folgendes. Ich habe am Freitag Sex gehabt, also praktisch im Auto. Ja. In was für einem Auto, bitte? Bitte? In was für einem Auto? In einem 525er BMW. Ja. Und der hat eine sehr breite Mittelkonsole. Also das ist das Ding zwischen den Sitzen. Genau. Das meinst du mit Mittelkonsole? Ganz genau. Und es war natürlich so, also die Frau hat da kein Problem gehabt, also mein, das ist eine Freundin von mir. Ja. Und die hat da kein Problem gehabt und sie hat mich halt am Anfang so richtig schön befriedigt. Ja. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist dein Part dran, jetzt komm zu mir rüber. Und dann bin ich da so rüber und auf einmal habe ich so einen Hexenschuss bekommen, dass... Und du bliebst hängen wahrscheinlich an dem Schaltknüppel, ne? Ja, an den Schaltknüppel, dann habe ich noch das Telefon in der Mitte drin und lauter so Sachen. Und dann habe ich solche Schmerzen bekommen. Ich habe so einen Hexenschuss bekommen, dass ich nicht mehr weitermachen habe können. Die arme Frau. Ich fahren können und zur Ambulanz ins Krankenhaus Nein. gekommen bin. Ist das wirklich wahr? Ja. Du wolltest Sex in einem 5er BMW machen, ja. wolltest deine Freundin befriedigen und du das Ganze endete dann im Krankenhaus, ganz weil genau. BMW das nicht richtig gebaut hat. Genau, dann habe ich unbedingt eine Schmerzspritze gebraucht und das war ja fürchterlich, bis ich mal der Hexenschuss sie wieder ein bisschen verkrochen hatte. Und seitdem bekomme ich jeden Tag jetzt eine Spritze. Ach. Das ist natürlich was Furchtbares. Also hast du schon darüber nachgedacht, den BMW abzustoßen? Ich wollte es fast schon machen. Ich habe davor einen Golf gehabt, ein Cabriolet. Ja, da ist es auch nicht viel besser. Was? Doch, ist es besser. Aber um einiges besser. Hey. Du hast da oben den Überrollbügel, da kannst du ja Sachen machen, da kannst du irgendwas anderes machen. Ich erinnere mich an meine ganz frühen Jugendjahre. Ja. Da gab es Autos, ich weiß gar nicht von welchen Fabrikaten, von allen möglichen Fabrikaten, die hatten vorne eine Bank. Ja. Eine ganze Bank, das war fantastisch, das weil ich da als kleiner Junge immer dazwischen sitzen durfte, neben dem Beifahrer und dem Fahrer. Ja, das ist spitze. Diese Autos sind natürlich hervorragend für den spontanen Sex. Ja, warum gibt's sowas nicht? Ich weiß es auch nicht. Ja, das ist ja absolut blöd. Also da hat man so ein Auto und dann kann man nicht mal Sex machen. Ja. Kann. Also mit dem Golf Cabriolet war es auch wirklich spitzenmäßig. Da hat man so viele Möglichkeiten gehabt. Und also da ist nicht so viel dazwischen, ne? Nein, da kann man den direkt. Mhm. Da ist einfach nur der Ganghebel und die Sitze sind ja eh höher. Ja. Und der Ganghebel ist vorne, der stört ja auch wenig. Und die mhm. Handbremse, die halt kannst du ja ganz normal lockern. Das ist ja aber kein Problem. Wie ist es eigentlich bei Mercedes? Hast du da Erfahrung? Ja, habe ich auch schon Erfahrung gehabt. Genau das Gleiche. Also diese Limousinen, die kannst du direkt vergessen. Also ich glaube, dass die Konstrukteure von unseren Nobelfirmen überhaupt nicht, die denken an alles, nur nicht an Sex. Ja. Und an das Wichtigste denken sie nicht. Ja, was machen wir da? Was könnten die Werbung machen, ne? Wenn die solche Sitze konstruieren würden, die dafür geeignet sind. Ne? Ja, was können wir jetzt da machen? Wir rufen jetzt einfach den Vorstandsvorsitzenden von BMW auf, ja. der natürlich heute Nacht ja auch zuschaut. Oder den vom VW wegen Rolls-Royce, dann kann er gleich die Rolls-Royce und fahren. Ja, genau. Ganz genau, dass die Jungs endlich da auch beim Konstruieren dran denken sollen. Ne? Dass wir ja, Jungs also, uns nicht da irgendwie verrenken müssen. Ne? Also, hast du da keine Erfahrung gemacht bis jetzt? Doch, im VW Käfer, da lief das immer ganz gut. Im Käfer läuft's gut? Ja. Ja. Ich glaube, ich schaffe mir einen Käfer an. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist dieser neue Käfer ganz geeignet dafür. Der neue Käfer? The New Beetle, wie das ja, albernerweise heißt. Ja, und, ja, das ist ja, ja komisch, den haben sie ja erst, den stellen sie ja erst in den USA her, bis er zu uns kommt. Den gibt's ja. aber bald hier. Vielleicht ist das ein neuer Hoffnungsträger. Ich teste das mal. Stefan, ich wünsche dir gute Besserung. Jürgen, danke, aber ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Mhm. Und zwar über Folgendes, ich habe schon mal angerufen bei dir, vielleicht kannst du dich noch erinnern, wegen der Bisexualität, wo ich doch 6 Jahre mit jemandem zusammen war. Ja. Und mein Freund hat dann geheiratet. Ich weiß nicht, ob du das... Ich erinnere mich, hat. Ja. Ich erinnere mich gut. Und ja, und da habe ich dann mit ihr beide wart auf dein Gesprächen. Ja. Ich wollte das einfach nur Feedback geben. Mhm. Also da habe ich dann telefoniert dann auf dieses Gesprächen. Mhm. Und da habe ich mit ihm die ganze Zeit geredet. Und er wollte sich immer vorreden, dass er nicht bisexuell ist. Mhm. Obwohl ihr 7 Jahre ne, miteinander vertraut wart. Genau, Sex gehabt oder haben. Sex, ne? Ja. Und dann ist es aber dann trotzdem, hat er dann irgendwann dann überrissen, ja, wenn du das so siehst, dann stimmt das, ich bin bisexuell. Und irgendwie hat es dann Klick gemacht. Ja. Und ich habe ja da immer mit den Frauen dann Schwierigkeiten gehabt. Ja. Und jetzt mittlerweile läuft es spitze. Aha. Also es läuft mit den Frauen spitze. Ja, und dein Freund gibt zu, dass er bisexuell ist. Ganz genau. Nach 7 Sexjahren mit einem Mann. Ja, und du das hast ihn gebracht. Ja, klasse. Also das war ja wirklich spitzenmäßig. Darf ich dich fragen, ob du denn trotzdem mit deinem Ex-Freund jetzt auch wieder Kontakt hast, obwohl er verheiratet ist? Sexuellen Kontakt? Nein, sexuellen Kontakt nicht mehr. Das haben wir dann bewusst gesagt, das ist nicht mehr, weil es ist natürlich verheiratet. Irgendwann muss Schluss sein. Ja. Stefan, danke für das Feedback. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei dir. Ich hoffe, dass das mit den Frauen und den Autos besser klappt. Ja, ich hoffe es auch. Und ich wünsche deinem Team alles Gute und dir auch. Ich gebe es weiter. Danke. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr mit mir reden wollt über Autos und Sex oder über Politik oder weiß der Teufel was, 0180 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, wenn ihr mir faxt, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können und hier in die Sendung stellen. Und das Gespräch mit mir in der Sendung ist für euch natürlich vollkommen kostenfrei, vollkommen kostenlos. Ich begrüße herzlich Oliver und Oliver ist 23. Ja, hallo Domian. Hi Oliver. Ja, ich habe ein kleines Problem. Im Januar habe ich mir als Wunsch erfüllt, ich habe mal eine Ratte gekauft. Eine Ratte? Ja, genau. Das war so dein Lebenstraum? Das war mein Lebenstraum, ja. Kann ich gut verstehen. Genau. Ja, und 3 Wochen später kam dann die Überraschung und ich hatte auf einmal 10 kleine Babyratten. Sagen wir, die Ratte war schwanger. Genau. Ja. Und das wusste ich halt nicht. Und die Zeit dauert halt 3 Wochen, bis die halt ihre Kinder kriegen. Wie putzig. Ja, fand ich erst gar nicht so, aber dann schon. Hat sie in dein Zimmer geworfen? Die hat die sogar an meinem Bett geworfen. Ich hatte da erst so einen kleinen Kasten. Also ein hoher Vertrauensbeweis. Ja, ein hoher Vertrauensbeweis, genau. So, jetzt hast du 10 Ratten da, 10 kleine Ratten. Ich hatte 10 Ratten. Ja. Also ich habe dann erstmal die Männchen da kaum losgekriegt. Mhm. Habe halt die Männchen irgendwann bei mir in die Küche tun müssen, damit halt nicht nochmal was passiert. Weil wie, die poppen miteinander, die Geschwister? Ja, genau. Pfui. Pfui, keine Moral in der Rattengesellschaft. Nee, keine Moral, ja. Naja, jedenfalls habe ich halt 3 Weibchen behalten. Mhm. Und die anderen Menschen war ich drüben, weil meine Freundin halt die Ratten noch nicht mit in ihre neue Wohnung nehmen konnte, weil sie noch nicht ganz umgezogen war. Ja. Tja, dann bin ich dann halt vor etwa 4 Wochen von der Arbeit gekommen und komme nach Hause und finde halt die Mutter, also Krümeli, nicht. Mhm. Naja, jedenfalls war es dann so, dass ich auf den zweiten Blick in der Küche halt gesehen habe, dass die schon kräftig dabei waren, ihre Mutter zu schwängern halt. Ne? Wie, die Töchter? Die Männchen, die ich in der Küche war. Ach so, die waren in der Küche noch. Ja, genau. Naja, jedenfalls... Und die Mutter hat es mitgemacht? Die Mutter hat es mitgemacht, sogar richtig mit Spaß. Und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich nicht. Na, jetzt ist eingetreten, jetzt stehe ich da und habe dreieinhalb Wochen habe ich halt jetzt 12 neue Rattenbabys. Und also insgesamt, wie viele Ratten befinden sich jetzt 16. in einer... 16? Ja, also die Männchen sind alle weg. Krümeli ist wohl auf? Krümeli ist wohl auf, ja. Und du hast jetzt alle Männchen immer weggegeben? Von dem ersten Wurf habe ich sie weg, ja. Die hat meine Freundin mittlerweile mitgenommen. Aber vom zweiten Wurf sind noch welche da? Vom zweiten Wurf sind genau noch 12 Junge da, genauso wie sie halt auch geworfen hatten. Das sind 12 Männchen? Ich nehme an, es sind 6 Weibchen und 6 Männchen. Wann werden die denn geschlechtsreif? Nach wie vielen Wochen? Nach 1,5 bis 2 Monaten. Schon? Ja, und also ich weiß wirklich nicht weiter. Und ich habe diese Ratte halt gesehen, die war ein Zwinger halt mit 20, 30 anderen Ratten und ich wollte halt nicht, dass sie verfüttert wird. Ich habe die im Tierhandel halt gekauft. Und ich meine, es gibt diverse Schlangenbesitzer, die dir gern die Ratten abkaufen. Ne? Ja, ich weiß, aber ich kann das irgendwie nicht. Könnte halt nicht. Du kannst es ethisch, moralisch nicht vertreten, die Ratten zu verfüttern. Ja, genau. Ja. Jetzt stehst du damit mit einem Pulk Ratten. Mit einem Pulk Ratten. Ja, die scheißen doch überall hin, oder? Nee, Ratten sind eigentlich ziemlich saubere Tiere. Echt? So. Ja, und man muss halt sich halt anstrengen und halt immer zusehen, dass sie halt immer frisch Wasser haben. Und Hast du die in irgendeinem Kästchen? Ich habe mit meinem Bruder einen riesengroßen Kasten gebaut, also so einen richtigen Schrank. Ich hatte so eine tote Ecke in meiner Wohnung und die habe ich halt ideal ausgenutzt, so auf 1,20 Meter. Und die leben wirklich in diesem Kästchen? Oder gehen die auch schon mal... Ich lasse sie auch raus, tagsüber. Aber abends heißt es schlafen gehen. Ja. Sonst habe ich meine Ruhe nicht. Kennen die dich? Ja, die kennen mich sehr gut. Ja. Also Ratten werden richtig zahm. Und man kann mit Ratten sogar sprechen. Ja, auf jeden Fall. Die kommen auch angelaufen, wenn du so... Sag mal, Oliver, nun sind ja Ratten der Inbegriff des Ekels schlechthin, ne? Ja, so, bei den meisten Menschen. Ne? Warum ist es bei dir anders? Warum holst du sie dir in deine Wohnung und sogar dann gleich so viele und umgibst dich mit so vielen Ratten? Ja, okay, also ich konnte ja nicht verhindern, dass das jetzt so kam. Ja gut, aber du machst doch nicht viel dagegen. Nee, ich habe vorher schon, als dazwischen war halt der Flur. Ja, okay. Dennoch, warum Ratten? Warum stehst du auf Ratten? Ich weiß nicht, also ich finde das halt, es sind halt sehr intelligente Tiere. Mhm. Und ich wollte halt irgendwie nicht eine Katze haben oder so, die hätte halt mehr Platz gebraucht, um mal rauszulaufen oder so. Aber eine Ratte ist halt ein sehr intelligentes Tier und... Also dich ekelst überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Und du kannst das gar nicht nachvollziehen, dass Leute laufen gehen, wenn sie... Doch, das kann ich schon nachvollziehen. Weil sie übertragen ja nur wirklich übelste Krankheiten, ne? Ja, in der freien Natur. Eine Kanalratte würde ich wahrscheinlich mir auch nicht reintun. Ja. Aber vielleicht wäre die Lösung deines Problems, wenn du jetzt auch noch eine Katze kaufst. Ne, dann die Natur regelst dann. Ja, oder ich mach das so, wie jemand mal bei dir angerufen hat und mach dir am Spieß essen. Oder sowas, ja. Delikat wahrscheinlich. Ja. Delikat. Aber du bist wild entschlossen, Oliver, 23 Jahre alt, dass er die Ratten erstmal behält? Mhm. Ja, bist du? Ja. Du möchtest sie behalten, auf jeden Fall? Nee, möchte ich nicht behalten. Entschuldigung, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Also du willst sie doch irgendwie weggeben und loswerden? Ja, ich möchte schon gerne loswerden. Ja. Also wir vermitteln aber jetzt nichts hier in Sachen Ratten. Ja, das ist mir schon bewusst gewesen, aber vielleicht macht ihr mal eine Ausnahme und... Du wolltest auch einfach mal drüber erzählen. Das so zum Und ich unterhalte mich auch gerne mit Jeckenleuten, so auch jetzt mit dir, die so absonderliche Dinge tun. Ja, ansonsten bin ich nicht so jeck. So. Ansonsten bist du stinknormal wahrscheinlich. Ansonsten bin ich stinknormal, ja. Nur, dass mein... Wie fütterst du eigentlich diese Ratten? Also ich mache das halt so, dass ich normales Trockenfutter kaufe, das es speziell für Ratten geht, aber ich gehe auch so zusammen irgendwas zusammenmixen und auch frisches Futter halt. Mhm. Stinkt das nicht in der Wohnung? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, aber die machen dann nun irgendwo in die Ecke. Ja, ich habe da so ein Katzenstreu hingestellt. Ach so, und da gehen die auch brav immer in die Ecke. Ja. Ja. Also intelligent schon. Ne? Ja. Ja. Also, auf dass sich die Rattenplage irgendwie, das ist ja keine Plage, auf dass sich die Rattenpopulation da irgendwie auflöst bei dir. Und du willst dann eine wahrscheinlich, Krümeli behältst du? Also Krümeli, die werde ich auf jeden Fall behalten und die drei anderen. Die anderen 12 muss ich halt irgendwie los. Du sollst vielleicht mal Pillen verteilen da oder Kondome oder sowas. Rattenkondome. Ja. Oliver! Gut. Alles Gute. Ja, danke. Bis dann mal. Bis dann. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Markus. Hallo Markus. Hallo Domian. Du bist wie alt? Ich bin 21. 21? Ja, ich habe mit was größeres Problem. Ja. Und zwar, ich habe mich in einen 15-jährigen Jungen verliebt. Mhm. Dem habe ich das auch erzählt und zuerst, hat er nicht großartig darauf geantwortet, hat immer nur am Boden geguckt und gar nichts gesagt. Und nach einer Zeit war mir dann auch zugegeben, dass er auch denkt, bisexuell zu sein. Mhm. Aber er hat es nicht richtig zugegeben und wir wissen jetzt absolut nicht, was wir machen sollen. Er hat gesagt, er mag mich zwar auch und wir sind ja schon lange gut befreundet. Und ich kenne auch die ganze Familie von ihm gut, so den Bruder kenne ich, die Mutter kenne ich super gut. Mhm. Und wir wissen jetzt absolut nicht, was wir machen sollen. Weil er weiß nicht richtig, ob er bi ist. Ich weiß, dass ich bisexuell bin. Mhm. Und das Problem ist jetzt, er hat Angst, denke ich mal, wenn er jetzt sagt, ja gut, vielleicht ich will mit dir nichts anfangen oder ich weiß es noch nicht richtig, dass er mich als Freund verliert vielleicht. Mhm. Mhm. Und ich weiß jetzt auch absolut nicht, was ich machen soll. Ich merke, er ist zwar mal hier, er schläft auch bei mir. Mhm. Und ich weiß jetzt absolut nicht, was ich machen soll. Also du kennst ihn und die Familie schon länger? Ja, aber dieses Jahr, über ein halbes Jahr schon. Ach so, na, das ist nicht so ganz lange. Und dieses Verliebtsein ist jetzt, seit wann ist das ein Thema für dich? Oh, ja, es ist, ich kenne ihn schon lange, aber richtig verliebt habe ich mich ihn so vor 3 Wochen. Ist angefangen, dass ich gemerkt habe, dass ich ihn halt wirklich lieb habe. Mhm. Also Markus, er ist ja noch sehr jung, ne? Er ist 15 Jahre alt. Und ich finde, du als Älterer trägst da eine hohe Verantwortung. Du bist schon 21 Jahre alt. Ja. Hohe Verantwortung insofern, dass du dem Jungen da überhaupt nicht irgendwas einreden darfst und den überhaupt nicht unter Druck setzen darfst. Und wenn der von sich aus sagt, dass er nicht weiß, was mit ihm los ist, muss man das sehr respektieren und ihn erstmal in Ruhe lassen. Und wenn er Angst hat, dass er dich als Freund verliert, wenn er nicht mit dir in die Kiste steigt, ne, das steckt ja dahinter. Dann musst du ihm, wenn dir wirklich an der Freundschaft gelegen ist, signalisieren, dass es nicht um Sex geht, sondern erstmal um die Freundschaft. Und dann musst du auch geduldig sein. So musst du dich da verhalten. Und wenn du das nicht aushältst, wenn du mit dem unbedingt schlafen willst, dann lass die Finger davon, dann geh ganz auf Distanz. Mhm. Weil, ja, ich sag mal so, das ist ja so, ich kenne die Mutter unheimlich gut und wir verstehen uns, ich bin auch jeden Tag da und er ist auch jeden Tag bei mir. Also die Freundschaft wird nicht darunter leiden, das ist ja auch ein Problem. Ich meine, das ist noch nicht passiert. Ich habe ja auch schon Freundinnen gehabt und so. Ich hatte natürlich auch schon Freunde, aber die waren alle älter. Und ich weiß nicht, er hat irgendwas Besonderes an sich. Ich weiß auch nicht, wenn er dann hier ist und... Mhm. Also mag ja auch sein, dass du ja gewisse Reize empfängst und so, nehme ich auch ernst. Aber du musst immer wieder dir vor Augen führen, er ist noch fast ein Kind. Oder er ist kurz davor, ein Kind nicht mehr, aber er ist halt er ist ein Jugendlicher. Und du darfst nichts machen, was er nicht will. Und du darfst überhaupt nichts machen und ihn in irgendeiner Weise unter Druck setzen. Weil du machst alles kaputt. Ja, das ist richtig. Ich setze mich unter Druck, aber also, er kommt doch mal von sich aus an, nimmt mich im Arm, dann nehme ich ihn im Arm. Also sexuell ist da noch gar nichts abgelaufen, weil ich auch weiß, er ist minderjährig und das ist ja auch das Problem dabei. Und die größte Angst, die ich auch habe, weil ich die Mutter sehr gut kenne. Markus, wie alt er ist jetzt 15? Wann wird er 16? Im September dieses Jahr. Im September. Nun, das ist nicht mehr so lange hin. Ich finde, so, wenn dir wirklich was an dem Jungen gelegen ist, kannst du so lange auf jeden Fall erstmal noch dich zurückhalten. Da ist das Problem der Minderjährigkeit schon mal, was den sexuellen Kontakt angeht, ist schon mal vom Tisch. Ja, ich sag mal so, es geht mir ja auch nicht um sexuelle oder so. Ich sag mal, es ist wirklich Liebe da. Wenn wirklich Liebe da ist, lass den Jungen in Ruhe. Ja. Lass ihn ganz einfach in Ruhe. Lass ihn entscheiden, was er gerne möchte. Sei für ihn da, sei ein guter Freund, macht tausend Sachen miteinander, aber lass die Finger von dem. Ja, das ist richtig. Ich sag mal so, es ist immer verlockend, wenn er hier ist und er schläft hier und so, das ist schon richtig. Du musst es vielleicht auch gar nicht auf solche Situationen ankommen lassen, dass er nur gerade auch dann bei dir pennt. Pennt er bei dir sogar noch im Bett mit? Ja, das macht er. Ja, das muss ja nur auch erstmal dann nicht sein. Mhm. Also ich würde da wirklich an der Stelle, ich plädiere dafür, da eine ganz vorsichtige Linie zu fahren. Also ganz vorsichtig. Ja, das ist ja auch, ich sag mal so, das ist ja auch für mich eigentlich nicht leicht, weil er wohnt direkt gegenüber von mir. Wir sehen uns immer, ich habe auch schon gesagt, vielleicht ist man besser, wenn wir uns zur Zeit lang nicht sehen, aber er kommt auch von sich mal selber an und sagt, ja. Das ist für dich nicht leicht. Aber du bist, ich sag's nochmal, du bist der Ältere. Und wenn du dich auf so ein Unterfangen einlässt und dich verguckst in einen so jungen Mann, dann musst du halt nun auch damit rechnen, dass es Probleme gibt und dass man da nicht sich so verhalten kann wie mit einem Gleichaltrigen. Ja, das ist richtig. Also lass die Finger erstmal von dem. Zumindest bis zum September und lass die ganze Sache sich mal ganz langsam entwickeln. Sex ist nicht alles. Wenn ihr erstmal eine gute Freundschaft habt, ist das auch schon mal super, super viel wert. Ja, eine super Freundschaft haben wir ja eigentlich. Nur ich sag mal so, er fühlt sich ja jetzt unter Druck gesetzt dadurch, dass ich ihm gesagt habe, ich habe mich in dich verliebt und so. Er hat auch zu mir gesagt, er hätte eine ganze Nacht gar nicht geschlafen. Dann sag ihm, dass er sich da nicht unter Druck gesetzt fühlen muss, dass das überhaupt nichts bedeutet. Das bedeutet einfach nur, dass du ihn gerne magst und weiter gar nichts. Er muss gar nichts tun. Du musst ihm den Druck wegnehmen, das ist das Allerwichtigste. Ja, nee, weil er hat auch gesagt, er hätte echt schon super darüber nachgedacht und hat gesagt, er weiß nicht, was er machen soll. Weil er hat Angst, mich als Freund zu verlieren. Ich habe mir ja schon gesagt, dass er mich als Freund nicht verliert, aber... Jetzt reden wir im Kreis. Ich habe jetzt, glaube ich, alles so gesagt, ne? Was man dazu kommentieren kann. Alles Gute und handle gut und richtig. Ja, okay. Markus. Jo, Domian. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist Pauline dran. Pauline ist 15. Ja, genau. Hi. Hallo. Pauline. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich kurz fassen soll. Ich habe gerade schon 40 Minuten mit meiner Mutter über das Thema geredet. Aber Stichwort. Es geht um die Schule. Also ich gehe in die 9. Klasse eines Gymnasiums und in letzter Zeit habe ich ziemlichen Stress, also wegen der Schule und auch sonst. Und irgendwie komme ich damit nicht klar und es ist jetzt besonders auf Mathe bezogen. Wir schreiben übermorgen eine Arbeit und irgendwie checke ich das alles nicht und so. Und ich habe meine Mutter gefragt, wie das wäre, wenn ich die Arbeit halt nicht mitschreibe und nicht zur Schule gehe, weil meine Freundin und ich, wir haben irgendwie dasselbe Problem. Und meine Mutter findet das nicht sehr toll und ich hätte aber gerne die Unterstützung von ihr, weil sonst kann ich das nicht machen. Und dann, ich wollte fragen, warum macht dir die Schule im Moment so viel Stress und so viel Sorgen? Weil es so viel wird. Wie? Es wird so viel am Ende des Halbjahres. Ich bin auch ziemlich ausgelaugt wegen der ganzen Sachen und so. Wie stehst du denn überhaupt so generell? Eigentlich bin ich eine ziemlich gute Schülerin. Ach, eine ganz gute Schülerin sogar. Ja. Also du hängst nicht an seinen Faden irgendwie. Überhaupt nicht, nee. Was wäre damit erreicht oder was wäre damit gelöst, wenn du die Arbeit morgen nicht schreibst? Übermorgen. Ich hätte ein bisschen weniger Stress und ich würde wahrscheinlich keinen Nervenzusammenbruch bekommen. Hätte das irgendeine Konsequenz, irgendeine Folge auf deine Noten, irgendeine negative Konsequenz hätte es ja. Oder du musst sie nachschreiben vielleicht. Ja, das hoffe ich nicht. Das Klasse ist nämlich irgendwie dasselbe Problem. Aber ich glaube nicht, weil, naja, egal. Ja, nee, doch, ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich da eine schlechtere Note bekommen, aber ich stehe sowieso möglicherweise zwischen 1 und 2. Aha. Ja. Du stehst zwischen 1 und 2 und würdest durch, wenn du die Arbeit nicht mitschreibst, vielleicht auf 2 rutschen. Ja, das ist auch überhaupt nicht mein Problem, die Note. Das Problem ist bloß, dass es so ein Stress ist. Und Deine Mutter meint aber, du sollst doch auf jeden Fall doch mitschreiben. Nee, das nicht. Sie sagt, also ich habe halt mit ihr geredet und sie sagt, dass sie es überhaupt nicht gut findet, aber dass sie es das eine Mal tolerieren kann, wenn ich ihr, bis die Sommerferien angefangen haben, gesagt habe, wie ich das im nächsten Schuljahr weitermachen soll, weil bei uns an der Schule soll das 10. Schuljahr ziemlich schwierig werden. Ich habe keinen Bock, vor jeder Arbeit dann so einen Stress zu haben. Pauline, kann das sein, dass du, so wie du das jetzt schilderst, du bist eigentlich eine sehr gute Schülerin, dass du die absolute Perfektionistin bist? Das stimmt. Das ist so, das habe ich auch schon erkannt. Und du dich da teilweise selbst in einen Druck hineinbegibst, der gar nicht, letztendlich gar nicht real ist. Ja. Und gar nicht begründbar ist. Ja, das stimmt. Und also ich mich selber und meine Freundin mich und sich auch. Ich meine, das ist wahrscheinlich die Wurzel des Übels, ne? Ja. Dass du ganz einfach... Ich ganz genauso. Ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ja. Das ist mein Problem. Also ich finde, dass in dem Falle durchaus auch schon mal jetzt okay, um das Ganze ein bisschen zu entspannen, wenn du die Arbeit erstmal nicht mitschreibst. Ja, das beruhigt mich. Also deine Mutter sieht das ja wahrscheinlich dann auch so ähnlich. Das darf natürlich nicht einreißen. Ja. Aber dass du davon ausgehend vielleicht auch mit deiner Freundin und deiner Mutter mal berätst, dass du ganz einfach so dir selbst diesen Druck mal ein bisschen runterfährst und wegnimmst. Ja. Woher liegt das denn? Warum willst du denn so perfekt sein? Ja, weiß ich auch nicht so genau, weil ich... Kriegst du denn da vielleicht doch ein bisschen Druck auch von deinen Eltern oder deiner Mutter, dass die sagen... Von meinen Eltern überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht, weil meine Mutter meinte auch, scheißegal, ich soll mir das mal überlegen, was hieße. Ich meine, eine 2 oder eine 3 auf dem Zeugnis, das ist befriedigend oder gut. Und aber ich habe immer gesagt, ja, ich mache das nicht für dich, ich mache das für mich selber. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Weißt du, auf der anderen Seite ist es viel wichtiger, was nutzt es, wenn du die besten Noten hast und irgendwann einen Nervenzusammenbruch hast oder wirklich überhaupt nicht mehr kannst. Ja. Das kann ja passieren, du wärst ja nicht die erste Schülerin. Hast du irgendwie Hobbys? Machst du irgendwas nebenher? Ja. Was denn? Also ich gehe in den Schulchor, dann haben wir an unserer Schule eine Segel-AG und ja, mit meiner Schwester zusammen interessiere ich mich sehr für Manga und Anime und so. Für Manga? Was ist Manga? Japanische Comics. Ja, japanische Comics, das habe ich nun auch wieder gelernt jetzt. Pauline, also lass mal die Arbeit sausen. Wenn die Mutter damit auch einverstanden ist, ist natürlich wichtig, dass du das absprichst mit deiner Mutter auch. Ja klar, ich brauche keine Entschuldigung. Bildet doch einfach mal so eine Strategierunde. Deine beste Freundin oder deine besten Freundinnen, deine Mutter, vielleicht dein Vater oder wenn deine Mutter die Vertrauteste ist. Und redet doch mal einfach ein bisschen darüber. Eigentlich mein Vater, aber... Was? Eigentlich ist mein Vater der Vertraute. Okay, aber wie auch immer, wer halt da wichtig ist oder vielleicht beide Elternteile. Und dass ihr gemeinsam versucht, einfach dich da ein bisschen runterzufahren. Ja. Dass es einleuchten für dich wird, dass eine 3 durchaus auch noch okay ist, wenn man dabei gut lebt, dass es besser ist, als wenn man überall 1 hat und ist so ein Nervenbündel. Ne? Ich habe gar nicht überall 1, meine Freundin ist noch viel schlimmer. Naja, aber du hast irgendwie keinen Plan, wie ich das irgendwie ändern kann. Weil im Detail kann ich dir jetzt aus dem Hut da keinen Plan zaubern, weil das viel zu kompliziert wahrscheinlich ist. Das hängt mit so vielen Dingen in deinem Leben vermutlich zusammen. Ich kann dir höchstens so anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen länger redest. Da habt ihr halt ein bisschen mehr auch Zeit, um da die eine oder andere Ursache vielleicht auch rauszutüfteln. Ja. Ja, sollen wir das mal machen? Das wäre cool. Dann leg mal auf und die Annette, die ist heute Nacht hier bei mir, die ruft dich gleich nochmal an. Okay. Pauline, alles Gute und nicht so sehr gute Noten. Mittelmäßige reichen auch. Okay. Alte Frage, was willst du mal machen später? Ich möchte Autorin werden. Autorin? Also Schriftstellerin. Das ist ja toll. Schreibst du auch schon? Ja, ab und zu, wenn ich Zeit habe. Pauline, irgendwann Nobelpreisträgerin. Und ich habe mit ihr gesprochen, als sie 15 war. Wow. Tschüss, Pauline. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Sabine. Und Sabine ist 30. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Ja, guten Abend. Oder guten Morgen. Ja, genau. Ja. Ja, also mein Problem ist folgendes. Und zwar, ich werde sehr schlicht damit fertig, dass ich so unfair, sag ich mal, von meinem langjährigen Partner verlassen worden bin. Du bist unfair verlassen worden? Ja. Wann bist du verlassen worden? Das war so Mitte Dezember, also vor Weihnachten. Ja. Wir haben also einen gemeinsamen Sohn von 5 Jahren. Mhm. Wir waren 13 Jahre lang zusammen. Hey. Und gut, zwischendurch hatte es schon mal gekriselt, man hatte sich schon mal getrennt. Mhm. Aber es war halt so, er kam halt mit den Versprechungen immer wieder an, ich brauche euch und ich ändere mich ja so, bitte, bitte. So, jetzt hat er dich unfair verlassen. Inwiefern unfair? Ja, kann ich, also es war so, also wir hatten jetzt seit 1. Januar auch eine größere Wohnung zusammengemietet. Und zwar, er blieb auf einmal wieder 2-3 Nächte lang weg. Mhm. Dann hatte ich ihn dann halt angerufen auf der Firma. Man macht sich ja doch dann auch Sorgen. Mhm. Könnte ich ja mal irgendwas passiert Klar. sein. Ja. Ja, ich bin beim Kumpel eingeschlafen. Also irgendwie so eine komische Erklärung. Ja, dann habe ich gesagt, hör mal, wenn du keine Lust mehr hast, dann ist es wohl besser, wir trennen uns. Weil da kam eh in letzter Zeit also irgendwie so eine unheimlich muffelige Art rüber, sag ich mal. Ja gut, dann hat er wohl an dem Tag, ich war dann gerade unterwegs, einen Krankenhausbesuch machen. Hat dann also die Wohnung ausgeräumt, sag ich mal, mir auch noch persönliche Sachen wirklich rausgeklaut, Anlage und so weiter. Mhm. Und weg war er dann. Keine Erklärung, nichts. Kein Gespräch? Bitte? Kein Gespräch? Nichts, null, überhaupt nichts. Und seitdem nichts gelaufen? Null, nichts. Das ist natürlich heftig. Na, 13. Weder unterhalb für den Kleinen, absolut nichts. Weißt du denn gar nicht, wo er sich aufhält? Doch, weiß ich. Mhm. Ich weiß, wo er arbeitet, aber weißt du, ich bin auch dann zu stolz. Mhm. Weil, also... Weißt du, er weiß ja... Also, das ist ja nun doch ein Hammer. Das halten wir nochmal fest. Ihr wart 13 Jahre zusammen. Ja, da wart ihr... Ist er so alt ungefähr wie du? Ein Jahr älter. Na gut, da wart ihr im zarten Alter von 17, 18 Jahren, ja, als ihr zusammengekommen seid. Cool. Ihr habt ein gemeinsames Kind. Ja. Und dann räumt er irgendwann die Wohnung aus. Ja, und vor allem ist ein gemeinsames weg. Wunschkind, ne? Sowohl von ihm wie auch von mir. Muss Und der Kleine war sonst, ach, immer sein Ein und Alles. Und du glaubst gar nicht, wie der Kleine am Anfang jetzt gelitten hat. Also dein Stolz in allen Ehren, Sabine. Ja. Ich finde allerdings, dass du schon ihm da ein bisschen Dampf machen solltest, wegen des Kindes. Nicht wegen dir, aber wegen des Kindes. Aber wie? Guck mal, wenn das doch nicht vom Herzen, von einem Vater auskommt. Mhm. Er hat ja weder, ich sag mal, von dem materiellen Kram ganz abgesehen. Bist du denn sehr angewiesen auf das Geld? Oder könnt ihr euch so alleine gut durchschlagen? Nö, natürlich ist man darauf angewiesen. Ich bin alleine ziehende Mutter jetzt. Und aber hör mal, mit was für einem Arsch warst du da ja, 13 Jahre zusammen? Ja, das ist es, wo ich nicht mit fertig werde. Vor allem, ich komme mir so wie der letzte Dreck vor. So. Du hast das gar nicht durchblickt, was das eigentlich für ein Typ ist. Ne? Widerlich. Vor allem, ich habe wirklich fiese Zeit mit diesem Mann durchgemacht, wirklich. Und habe ihm immer beigestanden, geholfen. Das sind jetzt 6 Monate, dass der sich nicht gemeldet hat. Null. 6 Monate nicht nach dem Jungen gefragt. Nicht einmal. Mhm. Nicht einmal. Ihr habt doch bestimmt gemeinsame Freunde, Bekannte, dass du da irgendwas erfährst. Ja, nee, eigentlich weniger. Ich hatte am Anfang, also an dem Abend, wo er halt ausgezogen war, weil die Schlösser waren ja leergeräumt und so weiter, hatte ich seine Schwester angerufen. Mhm. Und halt, er wollte halt klar machen, irgendwie was. Und da bin ich also so böse angefaucht worden. Da hat er also wirklich den Spieß komplett umgedreht. Mhm. Also wirklich sowas von unfair. Mir blieb also wirklich der Mund offen stehen in dem Moment. Ich konnte nichts mehr sagen, außer so ein blödes Boah. Besteht denn die Möglichkeit, dass du ihn anrufst? Weißt du, wie du ihn erreichen kannst? Ja, klar, wüsste ich. Auf der Arbeit halt. Ne? Mhm. Klar. Ist ja nicht weit, ist vielleicht 10 Minuten von uns entfernt, die Arbeitsstelle. Sabine, ich würde dennoch, das würde mir persönlich, wenn ich an deiner Stelle wäre, auch so gegen den Strich gehen und auch wirklich auch so gegen den Stolz, dass ich den anrufen würde und mich mit dem treffen würde wollen und mit dem reden, was das soll. Wenn der dich nicht mehr liebt, so ist ja alles okay. Aber das ist so eine feige, miese Tour, sich so aus dem Staub zu machen. Genau, da würde ich den aber nageln. Du machst dem das viel zu einfach, indem du das alles so hinnimmst. Ruf den an, bestehe auf ein Treffen. Das ist er dir doch schuldig und eurer langen Zeit auch. Ja, natürlich, aber und dann musst du das, dass er dann wieder alles umdreht und den Leuten danach erzählt. Das geht ja nicht um die Leute. Nein, es geht ja nicht um die Leute, es geht um dich. Damit du klar Tisch machst, dass einfach für dich ein gutes Gefühl ist, dass du denen das auch mal alles ins Gesicht gesagt hast. Vergiss die Leute, es geht einfach nur um dich. Damit die Wut vor allem, damit die rauskommen. Ganz genau. Ruf den an und hau da mal richtig den Putz, Sabine. Alles Gute, viel Kraft, viel Erfolg. Alles klar. Tschüss. Hey, nicht 46, sondern 64 Jahre alt ist Erika. Ja, hallo Jürgen. Und jetzt am Telefon. Ja. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich dich endlich mal sprechen kann. Erika. Ich war also schon schluchzend, bin durchgekommen, aber man hat mich nie durchgestellt. Aber jetzt reden wir beide. Aber ganz harmlos. Und zwar hat mich das Thema mit den Mittelkonsolen angeregt. In den Autos und dem Sex in den Autos. Ja, hast du da gewisse Erfahrungen? Nicht um Sex im Auto. Ich ärgere mich seit Jahren über diese blöden Mittelkonsolen, weil ich mit meinem Mann immer nach Griechenland fahre. Mein Mann ist Grieche. Ja. Und war Kapitän und er möchte halt immer mit dem Schiff fahren. Ja. Und auf diesen Fähren, da wird man so eingeparkt, dass man oft nicht auf der Fahrerseite rauskommt, sondern man muss rechts aussteigen. Und dann stört die Mittelkonsole. Und dann stört die ganz erheblich. Ich habe mich also schon an den Kopf gestoßen und was weiß ich. Also ich merke schon, die Autoindustrie hat da wirklich einen großen Fehler gemacht. Nicht nur im Punkto Sex, sondern auch im Punkto Fähren aussteigen oder sowas. Ja. Ne? Und du glaubst, was, was ich da alles erlebt habe, dann muss man also über Anhänger mit Ziegenböcken steigen das und solche Sachen. Was für ein Auto fahrt ihr dann? Mercedes. Ein Mercedes, ja. Aber da ist das Problem genauso wie bei dem BMW dann. Genau. Ne? Mhm. Ja. Und das ist dann also schon, ich meine, ich habe noch nie dran gedacht, mich da zu beschweren, aber als das wie, so... Wie heißt der Oberboss von, wie heißt der Boss von Mercedes? Er heißt Schremp. Ja. Und dieser Herr Schremp hat den genialen Coup eingeleitet, die Verwandlung von Chrysler und Mercedes. Ja. Wir sollten ihm alle mal schreiben. Ja, dann genau. Muss er das Problem bei Mercedes-Benz doch eigentlich auch lösen können, dass die Mittelkonsolen irgendwie wegkommen. Genau. Dass man da schön Sex machen kann besser, und, ne? Ja, und dass man da halt auch aussteigen kann, wenn man genau. In der Fähre sitzt. Ich weiß, wir sollten da eine gemeinsame Aktion rausmachen. Ja. Das gesamte Domian-Publikum schreibt Herrn Schremp. Genau. Erika. Ja. Wann geht's wieder nach? Ich weiß nicht, dass ich dich mal gesprochen habe. Wann geht's denn wieder nach Griechenland? Ja, irgendwann in diesem Jahr. Also in diesem Jahr noch. Noch nicht fest geplant. Das ist ja schön. Das ist eine tolle Sache im Sommer, ne? Ich mag Griechenland auch sehr gerne. Ah, am besten im Frühling oder im Herbst. Wo fahrt ihr denn immer hin? Wo geht's denn da genau hin? Mein Mann ist auf Santorini geboren. Ja. Da fahren wir öfters hin. Alle Inseln haben wir schon abgeklappert. Ich bin jahrelang immer auf Kreta gewesen. Kreta? Ja. Ah, Kreta. Natürlich, ich bin da schon öfters auf Kreta gewesen. Ich war immer auf dem Südteil von Kreta und habe das wirklich geliebt. Das war wirklich wunderschön. Ja, im Süden ist noch nicht so der Tourismus ausgebrochen. Ja, naja, mittlerweile auch schon. Ja, ein bisschen. Ich wünsche dir und deinem Mann alles Gute und tollen Sommer. Danke. Tschüss, Erika. Alles Gute für dich. Tschüss, danke. So, meine Lieben, jetzt sind wir ein bisschen über unserer normalen Zeit für die Pause, aber das ist ja wurscht. 1.33 Uhr und jetzt gibt's Pausenmusik. Hier ist der WDR aus Köln, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht sind wir ganz frei und ganz offen für alle eure Anliegen und eure Themen, über die ihr gerne reden wollt, über die ihr gerne mit mir hier reden wollt. Ihr erreicht mich unter 0180 5678 111 per Telefon und per Fax unter 0180 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Elvira. Und Elvira ist, na sagen wir, 27. Stimmt das? Ja. Hallo. Hallo. Elvira. Ja. Dein Thema. Mein Thema ist Oralsex. Oralsex? Ja, du sagtest mal in den vergangenen Sendungen, eine von denen, dass du mal mit einem ganz gerne reden würdest, die es bis zum bitteren süßen Ende macht. Ja. Ja. Ja, weil die meisten, also das Thema zieht sich ja schon durch unsere ganze letzte Woche. Ja. Und ich hatte ja auch schon Frauen dran, die gesagt haben, ich mache es gerne. Ne? Obwohl am Anfang sagten immer alle, die Frauen mögen es nicht. Aber es hat noch keine Frau gesagt, ich mag es bis zum, wie du gerade ausgedrückt hast, süßen, bitteren Ende. Ja. So ist es bei dir. Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe es geradezu, mit dem Geschlechtsteil eines Mannes. Ja. Alles zu machen. Ja. Ja. War das, wie alt bist du jetzt? 27, sagte ich? 27, ja. War das immer schon so? Oder hast du dir das auch selbst antrainieren müssen? Nein, war immer schon so. Ja? Schon von Anfang an. Nun sagen ja die viele Frauen, die haben es mir hier auch gesagt, ich mache das, weil es meinem Mann so gut gefällt. Nein, ist bei mir nicht so. Das bei dir nicht so. Dich macht das selbst richtig geil. Ja, es muss so sein. Also ich mag es unwahrscheinlich. Ja. Und ja, bis zum Ende. Also wenn schon, denn schon. Ja, und nun sagen auch viele Frauen, auch viele Männer, das ist eklig, dieses Geglibber im Mund. Ja? Ja, sagen die Leute. Ich frage dich jetzt, das siehst du völlig anders. Völlig. Ja. Total anders. Also für dich ist es geradezu eine Delikatesse. Ja, genau. Wirklich? Genau. Genau so. Also, das ist Wahnsinn. Ich gehe davon aus, dass du hast du einen festen Partner? Ja. Er ist zu beneiden. Er ist wirklich zu beneiden. Ja, wenn man so viele Männer jetzt denken, Mensch, die Elvira, so eine Frau hätte ich gerne. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe oft gehört jetzt so in die letzte Woche in der Sendung. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass es wirklich so viele Frauen geben sollen. Ach, ich glaube ja. Also meine persönliche Erfahrung ist das aber auch. Ja. Mhm. Also ich meine, ich hatte dann ein paar Freunde gehabt und da haben mir dann so hin und wieder haben mir dann ein paar Männer gesagt, Mensch und ja und sag mal, wie machst du das denn? Aber dann könnte man doch sagen, da hast du doch gar nicht viel von, das zu machen. Warum gefällt dir das denn so? Doch, warum soll es mir, natürlich habe ich was davon. Also, weil das ist schon... Es ist ja was Schönes, wenn man weil es ja dem Mann gefällt, selber gefällt es mir ja unwahrscheinlich auch. Mhm. Und ich bin ja schon in dem Moment befriedigt, wenn der Mann auch befriedigt. Also irgendwie gibt mir das, nicht mehr ausdrücken soll. Stehst du denn selbst auch darauf, wenn dein Mann dich oral befriedigt? Magst du das auch so gerne? Ja, gerne schon, aber nicht unbedingt so. Nicht so? Das war wirklich eine ausgenommene, ungewöhnliche Erscheinung, Elvira. Nicht so, also da bin ich nicht unbedingt so. Also es ist nicht so, dass jetzt das immer so sein muss oder so. Das ist nun auf keinen Fall. Würdest du sagen, dass das sogar, würdest du so hochhängen, dass das die für dich interessanteste sexuelle Praktik schlechthin ist? Ja. Ja, das wirklich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also. Dann, wie waren denn so bisher die Reaktionen der Männer darauf, dass du das so gerne machst? Ja, naja, verwundert, erstaunt. Ja, das habe ich schon auch aus eigener Erfahrung mitbekommen. Ich habe mich immer gewundert, warum. Mhm. Sagt jetzt der was? Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Männer gehabt, um Gottes Willen, aber so viele waren schon, ne? Mhm. Und das hat mich immer gewundert, da habe ich immer gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, andere Frauen müssen sowas doch auch machen und ich kenne so viele Freundinnen, also gut, jetzt muss ich sagen, wir sind jetzt nicht so, dass wir hier jetzt alles auf den Tisch plaudern und also das mag ich auch nicht so, dass man nun unbedingt so aus dem Intimbereich, um Gottes Willen, ja, aber... Umso mehr rechne ich es dir an, dass du hier anrufst und es mir erzählst. weil es hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Ich denke, du hast das ganze Wochenende gar nicht schlafen können, ne? Weil das gibt's doch nicht, das muss ich dem Domian erzählen. Ja, das ganze Wochenende, du wirst lachen, das war so. Elvira, nun haben sicher ganz viele Frauen, nachdem du das gerade erzählt hast, zu Hause vor den Geräten gesessen und haben leise vor sich hingesagt, wie könntest du die denn überzeugen? Kann man das? Nee, denke ich nicht. Nee, entweder man hat's oder man hat's nicht. Ja, ne? Genau, denke ich mal schon. Also mich verwundert es wirklich, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, aber es scheint wohl wirklich so zu sein, dass es so ist, aber jemandem jetzt einen Tipp zu geben oder einen Rat zu geben oder sowas. Das geht natürlich nicht, nee. Du bist also sagtest ja auch mal, jetzt, ich glaube, das war Freitag gewesen, da sagtest du zum Beispiel so richtig ordentlich geschrubbt oder so, also da muss ich schon wieder sagen, also das gefällt mir auch nicht so. Wenn er jetzt wirklich so schön nach Seife frischelt, das ist nicht. Also man muss es schon ein bisschen... Mensch, das habe ich jetzt völlig vorausgesetzt, dass du natürlich es auch magst, wenn der Penis ganz sauber ist. Er darf gar nicht sauber sein. Also ich find ja auch den Geruch eines Menschen ganz toll. Jeder Mensch hat ja so seinen eigenen Geruch. Na gut, aber da gibt es ja nun auch graduelle Unterschiede, ne? Ja, gut, okay. Ganz also du magst den Mann... Schmuddelig und schmuddelig sollte er nun nicht sein. Also du magst den Mann am liebsten, wenn er 3 Tage nicht geduscht hast. Naja... Nein, also 3 Tage ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber weiß nicht, jetzt unmittelbar davor jetzt waschen oder das nicht. Oder so. Das mag ich dann. Also es sollte schon einen typisch männlichen Geruch haben. Ja, auf jeden Fall. Nicht zu stark, aber ein bisschen. Ja, und da habe ich ihm gesagt. Als du sagtest, der sollte schon ordentlich geschrubbt sein und so, das habe ich mir dann so richtig bildlich vorgestellt. Also bitte keinen Seifengeruch für Elvira und kein Deo-Geruch oder irgendein Parfümgeruch gar oder sowas. Ne? Nein, gar nichts. Also du bist ja schon so richtig versaut, ne? Könnte man sagen. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, naja, aber nur so ein bisschen. Also ein bisschen schweinisch muss man schon sein. Ein bisschen ne? Schweinisch ist Elvira. Elvira, ist es denn definitiv, dass du in ganz festen Händen bist? Also, nur das denn? Also wir können uns keine Hoffnung mehr haben, dass wir mal auf Elvira treffen. Naja, man weiß ja nie. Man sollte nie sagen. Zukunft, ne? Ja, genau. Man sollte nie sagen, man weiß ja nie, was der morgige Tag einbringt. Ja. Nicht, aber ja, nein, aber so momentan habe ich schon einen festen Freund. Ich denke mir mal, der ist auch ganz so. Bedanke mich sehr für deinen Anruf, ja, für deine Offenheit und für die erhellenden Einblicke in dein Intimleben. Ja. Alles Gute. Alles schönen gut. Gruß an den Freund. Okay, tschüss. Tschüss. Mann. Tanja, 37. Tanja, 37. Ich flüstere das gerade zu dir hin. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Ja. Hallöchen. Ja, ich habe da ein Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war 18 Jahre verheiratet, habe so nach 2-3 Jahren festgestellt, dass mein Mann Frauenklamotten trägt, dabei onaniert, war also die ganzen Jahre relativ fertig, wollte immer von zu Hause weg und habe es irgendwie nicht durchgesetzt bekommen. Ja, und im letzten Sommer ist einfach passiert, dass der Freund meines Sohnes ja angefangen hat, hinter mir herzulaufen so ein bisschen. Es fing damit an, dass er zu meinem Sohn kam, aber mir die Zeit mit mir verbrachte. Auch komm, wir spielen eine Runde Karten und so weiter. Wie alt ist der Freund des Sohnes? 16. 16. Und wie alt ist dein Sohn? Auch. Auch. Ja. Und dann? Ja, und dann ging es dann einfach so los. Irgendwann hat er mich mal geküsst. Ja, und damit hat es dann angefangen. Ne? Was dann, denn? Ja, sind wir dann eingegangen. Und ja, und dann war es so, dass mein Mann es rausbekommen hat. Ich bin ausgezogen, ging auch alles so schön weiter. War eigentlich ganz schön, ja. Und dann hatte meine Freundin. Ja, was? Dann, halt, stopp, wer hat eine Freundin? Der 16-Jährige? Nein, mein Mann. Dein Mann, ja. Da kam meine Freundin, da wusste ich einfach nicht mehr, ja, was machst du? Währenddessen hattest du aber noch deinen Kontakt mit dem Kleinen? Ich hatte, ja, genau so ist es. Mhm. Und ich war hin und her gerissen, wusste nicht mehr, was ich wollte. Der Junge saß hier, ich war am Heulen, weil mein Mann eine Freundin hatte, bin hingefahren. Und ja, das hat er auch alles so mitbekommen, wusste aber trotz allem, dass ich mehr zu ihm stand. Mhm. Ja, und über die Aktion ist dann so ein bisschen die Beziehung gebröckelt zu dem Freund von mir. Zu dem 16-Jährigen? Jawohl, ja. Und ja, wir haben uns nachher immer mehr gezankt und ja, dann habe ich ihn immer weggeschickt, er kam immer wieder. Ja, und beim letzten Mal ist er eben nicht mehr wiedergekommen. Ja, und da habe ich dann sehr dran zu knabbern gehabt. Ja. Und also im Moment lebst du aber von deinem Mann getrennt, das ist nach wie vor so. Genau, jetzt war es so, dass er es nochmal mit mir versuchen wollte, war von meiner Seite irgendwo ja und nein und jetzt haben wir uns die letzten Tage getroffen, er hatte mit der Freundin Schluss gemacht, mein Mann. Ja, und nun war es so, heute habe ich umsonst gewartet, war wieder bei der Freundin. Irgendwo war ich zwar erlöst, weil ich konnte einfach nicht mit ihm. Ne? Tanja, also die Sache mit dem 16-Jährigen ist eigentlich jetzt vom Tisch, ne? Kann man so sagen. Ja. Mehr oder weniger. Was heißt vom Tisch? Ich hänge noch wahnsinnig an dem. Ich würde mir wünschen, der käme wieder, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr werden jetzt. Ne? Bist du da in so einer Bemutterungsrolle? Nee, irgendwo nicht. Ich habe mich einfach dabei wohlgefühlt, all das bekommen, was ich all die ganzen Jahre von meinem Mann nicht bekommen habe. Ist das nicht ein komisches Gefühl, dann mit so einem Kiddie ins Bett zu gehen, der im Prinzip der eigene Sohn sein könnte? Manchmal ja, manchmal nein. Also in den Situationen habe ich nie daran gedacht. So manches Mal, wenn er dann da mit dem Gameboy saß, habe ich gedacht, du lieber Gott, was hast du da jetzt angefangen, ne? Aber ich konnte einfach nicht auf den verzichten. Und die Geschichte jetzt mit deinem Mann. Liebst du deinen Mann eigentlich noch? Auf irgendeine Art und Weise ja, aber ich kann einfach nicht mit ihm leben. Auf irgendeine Art und Weise, aber nicht so, wie Mann und Frau sich lieben. Nein, eben das nicht. Eben nicht. Dann ist die Sache doch eigentlich völlig klar, Tanja. Dann versuche doch, mit deinem Mann einfach eine gute Freundschaft aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Und vergiss einfach, dass ihr nochmal als Paar zusammenkommt, wenn du das so klar aussagst. Ja, aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich will. Ich sitze hier und heule dann und weiß nicht, heule ich jetzt wegen meinem Freund oder wegen meinem Mann. Also, das ist alles sehr konfus bei euch, ne? Ja, ist sehr konfus. Mhm. Und ich habe den Jungen jetzt so oft weggeschickt, ich würde mir echt wünschen, er käme wieder. Aber das also, so von der Intuition heraus würde ich sagen, das Allerbeste wäre, wenn du klar Tisch machst mit deinem Mann auf der Basis einer Freundschaft, dass du die Sache mit dem Kleinen einschlafen lässt und dass du dich orientierst nach einem Mann, der in etwa deinem Alter entspricht. Ja, da habe ich mir auch immer gesagt und sagte mein Sohn, sagte auch zu mir. Ich habe so das üble Gefühl, dass das so eine Kompensations... Ich habe nichts gegen so Altersunterschiede, ist völlig wurscht. Aber das klingt bei dir mir beinahe so, als sei das irgendwie so eine Kompensationsgeschichte mit dem sehr jungen Freund. Ja, mein Sohn sagt auch immer, bist doch froh, mit dem Vater gibt es nichts und das hat auch keinen Sinn. Ich meine, die Kinder haben es akzeptiert, die waren nie dafür, sie haben es stillschweigend nach einer Zeit akzeptiert, sie haben die so langsam in diese Rolle reingeführt, ne? Tanja, setz dich doch mal ganz schnell mit deinem Mann zusammen und redet doch mal wie erwachsene Menschen miteinander und macht insofern ein klares Verhältnis, indem du auch sagst, pass mal auf, wir haben jetzt so lange miteinander es versucht, es klappt nicht mehr, wir sind kein Liebespaar, wir sind kein Ehepaar mehr, aber lass uns doch einfach arrangieren, dass wir oft uns treffen miteinander und wir haben eine gemeinsame, wir haben Kinder und wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, dass einfach nicht alle Brücken zusammenbrechen zwischen uns. Ja, das hab ich ja auch irgendwo noch gedacht, aber jetzt haben wir heute Abend wieder hier gewartet, die Kinder machten sich dann irgendwo, zumindest meine Tochter, die Hoffnung, da sagt er, ich komme und dann kam er einfach nicht. Ich bin also stockgesoffen. Ja, deswegen musst du ja mit ihm auch mal so Tacheles reden, dass du ihm auch dann klar machst, dass das eben dann nicht geht. Aber vielleicht kommt er auch nicht, weil er unsicher ist, weil er gar nicht weiß, was auf ihn zukommt, was du von ihm willst und ob das ganze Theater wieder von vorne losgeht und so etwas. Ja. Deswegen musst du ihm mal klar signalisieren, was du möchtest. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Würdest du gerne mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte reden? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Auch nicht übel. Jawohl. Verfahren, klar, du legst auf und Annette ruft dich gleich an. Ah, das lieb. Danke. Tanja, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Jetzt ist Sabrina dran. Ja, hallo Domian. Du bist 17 Jahre, ne? Ja. Ja. Mein Thema ist, ich bin lesbisch und ich habe mich in eine Klassenkameradin verliebt. Mhm. Wie alt? Auch 17. Mhm. Und sie ist halt hetero. Und irgendwie habe ich mich da so reingesteigert in letzter Zeit und das ist ziemlich schlimm geworden. Mhm. Denkst nur noch an sie? Ja, und jetzt habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich keine Lust mehr habe, irgendwie weiterzuleben. Sabrina. Wie lange bist du jetzt in die verliebt schon? Seit Anfang des Schuljahres. Wie? Seit Anfang des Schuljahres ungefähr. Anfang des Schuljahres. Hast du mit ihr darüber geredet? Weiß sie das? Ja, öfter habe ich mit ihr darüber geredet. Also sie weiß, dass du in sie verliebt bist? Ja. Und was hat sie da ganz klar drauf gesagt? Dass sie das nicht so empfindet. Dass sie gern mit mir befreundet bleiben würde. Dass ich mit ihr über alles reden kann. Aber das nutzt ja alles nicht viel, ne? Nee. Möchtest du denn überhaupt eine platonische Freundschaft mit ihr haben? Ja, klar. Ja, aber eigentlich auch nicht, ne? Weil das reißt ja immer die Wunden auf. Ja. Du sitzt da mit ihr zusammen und ihr seid schön platonisch miteinander. Und letztendlich hast du aber auch noch andere Sehnsüchte, ne? Ja. Möchtest sie vielleicht berühren oder zärtlich zu ihr sein? Hattest du denn schon mal eine Verbindung, eine Affäre mit einem Mädchen, einer Frau? Ja, 3 Monate lang. 3 Monate. Also das wäre jetzt nicht deine erste lesbische Erfahrung? Nein. Sabrina, das ist immer ganz tragisch, wenn sich schwule Leute in Hetero-Menschen verlieben. Oder lesbische Leute, Frauen in Hetero-Frauen. Ja. Ganz traurig, ganz tragisch. Ich kann aus guter, tiefer eigener Erfahrung dir sagen, dass ich das auch alles hinter mir habe. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil man sich da so in die Ecke gedrängt fühlt und völlig hilflos. Man weiß ja gar nicht mehr, was man machen soll. Man hat nur den einen Menschen im Kopf und liebt nur den und malt sich alles aus, ne? Wie toll es sein könnte. Alle geheimen Sehnsüchte gehen da im Kopf hin und her. Und dann kommt immer wieder der Hammer der Realität, aber es geht nicht. Weißt du, was ich immer gemacht habe, wenn es denn wieder mal so weit war? Ich habe mich vollkommen zurückgezogen. Ja, das raten mir auch ziemlich viele, aber irgendwie kann ich das nicht. Es bleibt dir letztendlich gar nichts anderes übrig, Sabrina. Es bleibt dir nichts übrig, weil dieses ganze Gerede von wir bleiben gute Freunde und so, ist so schmerzlich für den, der liebt. Ja. Das kannst du vielleicht irgendwann hinkriegen, wenn du nicht mehr in sie verliebt bist. Dann kann man das vielleicht hinkriegen auf eine Freundschaft. Aber nicht solange du liebst. Ja, ist die zusammen auch in einer Klasse mit dir? Seht ihr euch auch noch sehr oft? Ja, in meiner Klasse halt. Auf den Weg gehen geht da eigentlich gar nicht. Na gut, aber du kannst alles schon mal verhindern, dass ihr euch privat trefft. Ja? Also keine privaten Verabredungen, kein gemeinsamer Kinogang, Disco, weiß ich was. Ja gut, so oft ist das auch nicht, aber wir telefonieren da ziemlich oft. Und würde ich nicht mehr machen. Fahr's runter. Also solange du dich mit dieser Frau beschäftigst, bist du nicht offen für andere Frauen. Das ist das Problem. Du kannst dich gar nicht neu verlieben. Und deine einzige Rettung, da rauszukommen, die große Rettung, ist eine neue, andere Liebe. Ja. Und je mehr du dich da hineinsteigerst, bist du blockiert für alle anderen Frauen. Ja, klar, verstehe ich. Aber also hier, wo ich wohne, da gibt es auch kaum was. Also. Du lebst in der Provinz irgendwo? Nee, also Koblenz ist schon so. Naja, das geht dann nicht. Aber da ist echt nichts. Ist eine ganz harte Sache. Und da, letztendlich kann dir da auch kein Mensch mehr helfen. Da kann man nur von außen sagen, so, man kann so ein paar Tipps geben, aber durchziehen musst du das alleine. Muss man das alleine? Und wie gesagt, ich kann da mich völlig in dich hinein denken und versetzen. Horror ist das Horror. Aber du musst da raus, du musst weg von der Frau. Ja, aber ich weiß nicht, wie. Ich komme. Indem du einfach alles unterlässt, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Alles Aktive unterlässt. Das ist der erste Schritt schon mal, der erste kleine Sieg. Nicht mehr anrufen, keine Verabredung. Ist es schon alles schlimm genug noch, wenn du sie in der Schule immer siehst und so etwas. Aber von dir aus nichts mehr machen. Das ist aber super schwer. Ja, ist, aber so ist es, Sabrina. So ist das Leben. Ja. Und dann gleich aufzugeben, von wegen Leben nehmen und so, ist bescheuert. Ehrlich, ist bescheuert. Weißt du, ist ein ganz blöder Satz von jemandem, der ein bisschen älter ist als du. Kotzt einen dann wahrscheinlich an, wenn man in der Situation ist. Ich sag's dir trotzdem. Ich schwöre, ich verwette meine Seele, alles, dass du in absehbarer Zeit eine andere Frau findest, die lesbisch ist und die dich liebt und die du liebst. Es kommen andere Zeiten, wirklich. Ja gut, aber im Moment sehe ich halt keine anderen Zeiten. Ist mir klar. Aber trotzdem musst du das im Kopf haben. Es gibt auch ein Licht am Ende des Tunnels. Und in deiner Macht liegt es, im Tunnel stehen zu bleiben oder einfach weiterzugehen, dem Licht entgegen. Ach, wie poetisch. Sabrina, lass die Finger von dieser Frau, Mensch. Wirklich. Ja, und lass die Finger von dir selbst. Das Leben ist so wunderbar. Es gibt so viele tolle Sachen. Es werden noch wunderbare Frauen auf dich zukommen. Dann wirst du denken, war ich bescheuert damals. Und der Domian hat total recht gehabt. Na, hoffentlich. Ach, Sabrina. Alles Gute und viel, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Sascha, 21. Ja, grüß dich, Jürgen. Sascha. Und zwar mein Thema ist Frauen und Schwangerschaft. Und ja. Zwar, ich werde im August Vater, mit ja. 22. Und wollte nachfragen, warum Frauen, die schwanger sind, ab dem 6. Monat, warum die sehr aggressiv werden und sinnlich werden. Willig? Sinnlich. Sinnlich? Ja, die kleinste Streit oder so, fängt meine Verlobte sofort an zu weinen. Ach so, so meinst du das. Und auch richtig aggressiv. Sascha, ich glaube, da bin ich der falscheste Ansprechpartner dieser Welt. Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Vater und ich hatte noch nie Kontakt mit einer schwangeren Frau so nah, also als Partner in dieser heiklen Zeit. Ich weiß nicht, ist das wirklich so? Sind Frauen dann ab dem 6. Monat so? Ich weiß nicht. Seitdem wir wissen, dass sie schwanger ist, hat sie sich sehr körperlich umgestellt. Aber ich glaube, ist ja auch normal, ne? Da geht ja auch wahnsinnige Dinge dann in Frauen vor und dass sie dann irgendwie psychisch auch ein bisschen anders draufkommen, muss man dann ja auch verstehen. Ja, sicher, aber von meiner Seite her sieht das so aus, als ob das wirklich aggressiv ist, wirklich so massiv. Jetzt nicht direkt massiv, aber das ist also für mich ein bisschen schwer, ne? Fertig zu werden. Ist das so heikel sogar, dass du Angst hast, dass eure Beziehung daran jetzt vielleicht sogar zerbröseln könnte? War kurz vor der Kippe gewesen. Also schon so ernst. Deswegen, also da hatte ich schon mehrere Diskussionen drüber gehabt mit ihr und hat sie aber jetzt mittlerweile wieder eingerenkt. Aber ich meine schon, dass du dich einfach auch dazu zwingen musst, da deine Toleranzschwelle und Grenze ein bisschen höher zu stecken, bis das Kind dann da ist. Ich glaube, das ist völlig normal, dass die Frauen dann anders drauf sind als unter normalen Umständen. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich sage, warte erstmal ab, bis das Kind da ist. Ich sag, und dann wird auch wieder alles wieder normal werden, so wie es früher halt es war. Es ist ja nicht mehr lange hin. August ist nur wirklich nicht mehr lange hin. Nee, jetzt steh mal deine Freundin, oder seid ihr verheiratet? Noch nicht. Ich stehe mal deiner Freundin jetzt bei. Und wenn sie mal ein bisschen aggressiv ist, so ein bisschen zickiger als normal, dann schluck's runter und denk dran, das wird sich auch schon wieder regeln im August, gut, wenn das Kind dann da ist. Ja, muss ich mal gucken. Mach das mal so für eure neue Familie, die da entsteht. Ja, gut. Ne? Alles Gute euch allen. Also viel Glück. Alles klar, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ne? Okay, tschüss. Rosi? Ja. Rosi, 33. Ja. Hi, Rosi. Hi, Domian. Ich habe ein großes Problem. Und zwar geht es darum, mein Mann ist verunglückt. Der wurde überfahren. Ja. Und ich habe noch einen Sohn, der ist 9 Jahre alt. Und der hätte mir seit dem Unfall dafür verantwortlich gemacht. Er wurde von einer Frau überfahren, die stark unter Alkohol stand. Mhm. Und ich war auch mit meinem Sohn auf Kur. Moment, wer wird verantwortlich gemacht? Ja, genau. Und Moment, das habe ich nicht verstanden. Wer wird verantwortlich gemacht? Ich. Du machst die Frau. Er macht mich verantwortlich dafür. Der neunjährige Junge? Ja, ja. Dass der Unfall entstanden ist? Dass der Papa halt tot ist. Mhm. Aber es war ein Unfall. Ja, ja. Der wurde von einer Frau überfahren. Mhm. Mhm. Und mein Problem ist jetzt, er braucht unbedingt eine männliche Person wieder. Mhm. Und ich habe auch schon jemanden gehabt. Erst war jemand da und der hätte nur auf Geld abgesehen und so weiter, mhm. weil ich da nur nicht ohne da. Ich habe ein Haus mhm. und so weiter. Und das habe ich dann schnell wieder losgesagt. Und jetzt habe ich einen Mann, der zu mir steht, aber irgendwie komme ich über das Ganze nicht drüber weg. Mhm. Ich habe alles Mögliche versucht und mein Sohn, der hält sich dermaßen... Akzeptiert denn dein Sohn diesen neuen Freund? Ja, total, total. Aber das ist doch schon mal gut. Ja, aber bei mir kommt es halt nicht so rüber, dass ich irgendwie... Der Geruch und alles und er hätte auch einen Sprachfehler. Ich bin ein Typ... Moment, wer hat einen Sprachfehler? Ja, halt stottern. Wer? Der Junge? Nein, der Mann. Der Mann, ja. Und ich habe halt, wie soll ich sagen, ich nehme mir das ruckzuck an. Mhm. Rosi, pass mal auf, ich mache mal einen Vorschlag. Wir haben hier nicht mehr viel Zeit und ich werde dir nicht gerecht in deinem Problem. Mhm. Ich möchte, dass du dich jetzt ein bisschen ausführlich mit meiner Psychologin unterhältst. Ich glaube, das ist sinnvoller, mhm. weil es doch sehr kompliziert zu sein scheint. Leg doch mal auf und Annette wird dich gleich anrufen. Ja. Machen wir so, ne? Ich glaube, das ist die beste Lösung. Mhm. Dankeschön. Viel Glück. Ja, tschüss, Rosi. Danke. Tschüss. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wirklich nur ein ganz super kleines bisschen, Mensch. Nehmen wir noch Robert, 28. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe die Lösung für das Mittelkonsolenproblem. Und zwar ist das der gute alte R4, der leider nicht mehr gebaut wird. Ja, das stimmt. Der R4 hatte auch eine Bank. Genau. Nee, eine Bank, das war die Dauphine, die vorher rauskam. Wie, der normale R4 hatte keine Bank? Nee, der hatte einen Fahrer- und Beifahrer. Ja, aber da war nichts dazwischen, ne? Genau, da war nichts dazwischen. Da war zwar eine kleine Lücke, aber mit einer Decke konnte man es gut stopfen. Ich hatte dann früher dann hatte der keine Mittelkonsole ja. und die Schaltung war oben. Ja, ja. Also ja. auch kein Schalthebel im Gang. Ja, ich weiß. Ich hatte eine Ente früher, wollte ich gerade sagen. Da ging es genauso. Ja, richtig. Ne? Richtig, richtig. Ich habe aber in der Ente nie Sex gehabt. Leider. Wie? Nein. Da hast du ganz sicher was verpasst. Total. Ich war dann noch ganz brav. In Gummersbach mit 18 Jahren hat man keinen Sex in der Ente. Im Revierpark Nienhausen mit 18 Jahren schon in Gelsenkirchen. Das heißt, du fährst da oft hin und hast deinen Spaß. Nee, die Zeiten sind lange vorbei. Wie, du bist doch 28 erst. Ja, aber die Zeiten, in denen ich noch R4 gefahren bin. Achso, also du hast deine sexuellen Erfahrungen und Erlebnisse im R4 gehabt. Unter anderem. Unter anderem. So, ja. Aber ich kann mich recht erinnern, sowohl in der Ente als auch im R4, eng war es da ja nur auch, ne? Weil dieser Knüppel, der Schaltknüppel, stand ja doch ziemlich weit raus. Ja, wenn man hinter den Sitzen nichts gelagert hatte, dann konnte man die ziemlich weit nach hinten machen. Das stimmt, ja. Oder man macht sie nach vorne und ganz nach hinten runter, die Lehne. Und dann hast du so gut wie eine Spielwiese. Erzähl mir mal dein schönstes sexuelles Erlebnis in deinem alten A4. Ja, das war im Revierpark Nienhausen. Natürlich, davon gehe ich aus, ja. Mit, den Namen darf ich noch nicht mal sagen. War eigentlich stinknormaler Sex, ja. aber es war halt, es war so das erste, zweite Mal vielleicht. Und das war so das komplette Programm von hinten bis vorne einmal durch. Und es war sehr, sehr schön, hat sehr lange gedauert. Ja. Und danach habe ich also noch vier andere R4s gefahren. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht war das so ein bisschen der Startschuss. Vielleicht war das das Unterbewusstsein auch, dass du immer wieder R4 gefahren bist. Ne? Ja, das kann gut sein. Warum bist du denn damals in diesen Revierpark eigentlich gefahren? Das, hatte man das war die abgelegenste Ecke. Ach so. Und die Beleuchtung hat die Stadt Gelsenkirchen abgeschaltet. Die Stadt Gelsenkirchen, das sind schlimme Finger da wahrscheinlich. Ja, die sparen an alle Ecken. Was fährst du denn jetzt für ein Auto? Einen alten Mercedes. Und da geht's nicht so gut? Nee, das geht überhaupt nicht. Aber ist, wie gesagt, die ganz berühmte Mittelkonsole ist genauso schlecht wie ein BMW oder... Wobei man bei diesen großen Schlitten ja gut nach hinten klettern kann, ne? Auf den Rücksitz. Richtig, das da ist dann wieder recht geräumt. Das ist dann auch ist hier immer eine Tortur, wenn man da hinten was starten muss. Robert, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Tschüss, alles Gute. Haus rein. Ja. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. So begann unsere Woche heute. In der Technik war Angela... Jetzt hätte ich beinahe gesagt Angela Merkel. Angela Merkel ist doch unsere Umweltministerin. Angela Traut. Angela Traut war in der Technik. Wir können das ja Angela Merkel vielleicht anbieten nach der Bundestagswahl, wenn das nicht mehr so klappen sollte in Bonn oder in Berlin, dass sie hierher kommt. Unser Thema morgen heißt Macker und Machos. Ich möchte mit Mackern und Machos reden. Morgen, 1 Uhr. Bye, bye, ciao.